Erster die levitischen Priester, also der ganze Stamm Levi, sollen keinen Landanteil oder Besitz wie die anderen Israeliten bekommen, denn sie sollen von den Opfergaben und dem, was Jahwe gehört, leben. Zweiter sie sollen keinen Besitz unter ihren Volksgenossen haben, denn Jahwe selbst ist ihr Besitz, wie er es ihnen versprochen hat. Dritter wenn jemand ein Opfertier, zum Beispiel ein Rind oder ein Schaf, schlachtet, haben die Priester das Recht, bestimmte Teile davon zu bekommen, das Vorderbein, die beiden Kinnbacken und den Magen. Vierter du sollst ihnen auch das Beste von deinem Getreide, Wein und Öl sowie das Beste von der Wolle deiner Schafe geben. Fünfter denn Jahwe, dein Gott, hat den Stamm Levi aus allen anderen Stämmen ausgewählt, damit er und seine Söhne immer im Namen Jahwes als Priester dienen. Sechster wenn ein Levit aus einer deiner Städte in Israel, wo er als Fremder lebt, zu dem Ort kommt, den Jahwe ausgewählt hat, er darf jederzeit dorthin kommen. Siebter dann darf er im Namen Jahwes, seines Gottes, als Priester dienen, genau wie seine Brüder, die Leviten, die dort schon Jahwe dienen. Achter sie sollen alle die Einkünfte dort zu gleichen Teilen erhalten, zusätzlich zu dem Geld, das jemand durch den Verkauf seines väterlichen Besitzes bekommt. Neunter wenn du in das Land kommst, das Jahwe, dein Gott, dir gibt, sollst du nicht lernen, die abscheulichen Bräuche dieser Völker nachzuahmen. Zehnter niemand unter euch soll sein Kind als Opfer verbrennen oder Wahrsagerei, Zeichendeuterei, geheime Künste oder Zauberei betreiben. Elfter es soll auch niemand Flüche aussprechen, Geister befragen oder mit den Toten sprechen. Zwölfter denn jeder, der solche Dinge tut, ist Jahwe ein Greuel, und wegen dieser abscheulichen Taten vertreibt Jahwe, dein Gott, diese Völker vor dir. Dreizehnter du sollst ganz und gar Jahwe, deinem Gott, treu sein. Vierzehnter denn die Völker, die du vertreibst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager, aber Jahwe, dein Gott, erlaubt dir solche Dinge nicht. 15. Jahwe, dein Gott, wird dir immer wieder einen Propheten aus deinem Volk senden, so wie mich, auf ihn sollt ihr hören. 16. Das wird geschehen, weil du Jahwe, deinen Gott, am Tag der Versammlung am Horeb darum gebeten hast, als du sagtest, ich möchte die Stimme Jahwes, meines Gottes, nicht mehr hören und dieses große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. 17. Damals sagte Jahwe zu mir, sie haben recht mit ihrem Wunsch. 18. Ich werde ihnen einen Propheten aus ihrem Volk senden, der so ist wie du. Ich werde ihm meine Worte in den Mund legen, und er soll ihnen alles sagen, was ich ihm befehle. 19. Wenn aber jemand nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkündet, dann werde ich ihn dafür zur Rechenschaft ziehen. 20. Ein Prophet, der sich aber anmaßt, in meinem Namen etwas zu verkünden, das ich ihm nicht befohlen habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, muss sterben. 21. Und falls du dich fragst, wie können wir erkennen, ob Jahwe etwas nicht gesagt hat? 22. Dann wisse, wenn ein Prophet im Namen Jahwes spricht und seine Worte nicht eintreffen oder sich nicht erfüllen, dann hat Jahwe dieses Wort nicht gesprochen. Der Prophet hat es aus Überheblichkeit gesagt, und du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten.